Jetzt gibt es ja so ein Phänomen, was man eigentlich überall in Innenstädten beobachten kann, dass es wie so eine Art Clash gibt zwischen dem, was auf der Straße gesprochen wird und dem, was sozusagen die Mainstream-Sprache in zum Beispiel Shopping-Situationen, aber dann auch in Behörden, natürlich auch in Schulen, gibt es ja Veränderungen, Kindergärten und so weiter, also in allem, was sozusagen zentral, institutionell funktioniert oder aber eben auch vielleicht für eine andere Gehaltsklasse angelegt ist, weiß ich nicht. Ist das ein Forschungsgebiet? Also wie sehr sich das unterscheidet? Sie forschen ja zu öffentlichem Raum. Was generiert das für Fragestellungen, die man tatsächlich untersuchen kann? Ja, also unter anderem zu öffentlichen Raum, Sprache, Mehrsprachigkeit im öffentlichen Raum. Das, was Sie sagen, ist in Deutschland, denke ich, besonders ausgeprägt. Also dieser Clash, weil man immer noch eigentlich, aber lange, lange Zeit wirklich so diesen Habitus Monolingualität, Einsprachigkeit gepflegt hat. Es war ja auch bis weit in die 90er Jahre in Deutschland gang und gäbe, dass man auf der Regierungsebene gesagt hat, wir sind kein Einwanderungsland. Obwohl wir natürlich seit den 60ern spätestens dann angefangen haben, Einwanderungsland zu werden. Das heißt, schizophrenerweise hat man das irgendwie so ausgeblendet. Die Migration und somit auch die Mehrsprachigkeit, die die Menschen mitgebracht haben. Ja, wie du schon gesagt hast, also das sieht man dann besonders in Schulen. Ist immer noch so, denke ich, dass wenn man zum Beispiel jetzt als angehende Lehrkraft Lehramt studiert, ist vielleicht an vielen oder ja, an Universitäten keine Pflichtveranstaltung, dass man Mehrsprachigkeitsseminare belegt. Also man kann, denke ich, in Deutschland immer noch Lehrer, Lehrerin werden und an Schulen kommen, wo dann über 90% Migrationshintergrund haben und keine Ahnung von diesen Sprachen haben, also wie die aufgebaut sind, wo eventuell eben dann die Schwierigkeiten beim Deutscherwerb herrühren, wie man da besser helfen könnte, wenn man die Informationen hätte. Jetzt ist das ja in der Regel so, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese Phänomene untersuchen, aber in deinem Fall ja eigentlich auch total sinnvoll, dass daraus Empfehlungen für zum Beispiel so eine Umgestaltung von Ausbildung auch an den Universitäten passiert. Wie sieht denn sowas aus? Also wie wirksam ist denn zum Beispiel, wenn du jetzt jahrelang solche Phänomene untersuchst, zum Beispiel Vorteile von Mehrsprachigkeit, können wir nochmal drauf kommen. Wie kommen die dann, wie sind die übertragbar in so einer Art, so jetzt guckt euch das an, geht ihr dann irgendwo hin, sagt ihr zu Politikern so und so oder ist das die Leopoldina oder wer macht das? Oft würden wir uns wünschen, dass wir so einen direkten Draht hätten zur Politik. Das ist leider häufig nicht der Fall. Also wir können erstmal nur forschen und feststellen, wo die Bedarfe sind, wo es nicht so gut läuft, wo man gewisse Sachen anders machen sollte, mit gewissen Praktiken von Mehrsprachigkeit, die man einführen sollte, gewisse Selbstverständnisse, die es im Alltag eigentlich vielerorts gibt, anzutreffen sind, wie du auch vorhin gesagt hast, die aber dann, gerade wenn es Institutionen betrifft, eben nicht gibt und da dauert es doch sehr, sehr lange zum Teil. Also ein Beispiel, wir haben gerade bis Ende des letzten Jahres ein sechsjähriges Projekt gehabt zur sprachlichen, kommunikativen Integration von Flüchtlingen. Startete 2016, als die große Welle der Flugmigration hier stattfand. Und wir wollten es von Anfang an begleiten und schauen, wo funktioniert es gut, wenn nicht, woran liegt es. Und da haben wir auch viele ethnografische Aufnahmen in Betrieben, beruflichen Maßnahmen durchgeführt, wo man dann halt sehen konnte, in vielen Fällen gibt es gar nicht dieses Selbstverständnis, dass die Ausbildenden vorab darauf zum Beispiel auch eingestellt wurden, dass sie jetzt irgendwie mit Menschen zu tun haben, die vielleicht gar keine Deutschkenntnisse haben oder die vielleicht andere Sprachkenntnisse haben wie Englisch, wie sie damit umgehen hätten können besser, sodass sie häufig leider überfordert waren. Aus dieser Forschung konnten wir zum Beispiel sehr gut ableiten, wir haben auch andere positive Fälle von interkulturell, interlingual erfahrenen Ausbildern, die in so einer Situation, wenn sie gesehen haben, die Fachvermittlung scheitert aufgrund von Sprachkenntnissen, die auf Gestik, Mimik zurückgegriffen haben, auf Code-Switching. Dann haben sie zum Beispiel eben auf Englisch etwas erklärt oder haben zum Beispiel dann gesehen, ah, okay, da ist in der Gruppe doch ein Geflüchteter, der ein bisschen besser Deutsch kann, den haben sie als Dolmetscher eingesetzt. Also solche Praktiken. Es gibt sehr simple, aber sehr, sehr effektive Praktiken, wenn man erstmal sich das bewusst macht. Das wird ja eigentlich häufig gesagt, dass wir ein Leben lang lernen sollen, dass auch die Betriebe und solche Institutionen zum Sprachenlernen sehr gut geeignet sind am Arbeitsplatz. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel in Berlin sowohl in der Straße als auch in Clubs, Cafés relativ viel Englisch gesprochen wird. That means, for example, that people switch inside the language, not inside the language, inside sentences, they switch the language from two languages to maybe even three languages und kommen wieder zurück zum Deutschen und dann haben sie Nieskolka Paruski und dann geht es wieder zurück zum Deutschen und das erleben wir ja auch in öffentlichen Nahverkehrsmitteln und natürlich auch auf Plätzen wie hier am Alter, weil Sprache das Mittel zur Verständigung ist und also natürlich das genutzt wird, was am besten geht, which fits best. Was für Techniken sind dir denn da eigentlich bekannt? Du hast jetzt so ein Code-Switching ins Rennen gebracht. What does it actually mean? Is it what I'm doing now? Ist es das, was ich jetzt gerade mache? Ja, genau, exakt. Also innerhalb einer Konversation, eines Gespräches, es geht noch wilder, innerhalb eines Wortes. Also es gibt da ganz, ganz wilde. Also Zelters Bottle. Zum Beispiel. Beispiele, da wo Mensch, also zum einen muss man ja mal sagen, das wird, glaube ich, selten genug gesagt, die meisten Menschen auf der Erde sind mehrsprachig und nicht einsprachig. Dieser einsprachige Habitus, der ist entstanden vor allem in Europa im 18., 19. Jahrhundert im Zuge dieser Nationenbildung. Eine Sprache, eine Nation, ein Staat. Und das hat sich sehr lange gehalten, war sehr wirkmächtig, diese Vorstellung. Aber de facto waren die meisten Menschen immer schon mehrsprachig. Und wenn man als Mehrsprachiger eben aufwächst, interagiert mit anderen, die die gleichen Sprachen verwenden, dann ist das gang und gäbe. Innerhalb eines Gespräches, wenn man Zitate einbaut, ist es sehr häufig der Fall. Wenn man einen anderen Adressaten auswählt, ist es häufig. Wenn man ein anderes Thema anspricht, ist es eine sehr häufige Funktion von Code-Switching, dass man die Sprachen wechselt. Und wir haben in der Forschung, die Forschung zu Code-Switching ist sehr umfangreich, insbesondere seit den 90er Jahren, auch in Deutschland, festgestellt, dass das dann weitergehen kann in gewissen Gruppenmilieus und dass es dann zu Language Mixing wird. Das heißt, da wo dann halt ganz, ganz wirklich, wie ich eben sagte, sogar innerhalb eines Wortes, Wortstamm ist dann in der einen Sprache und die Endung ist in der anderen Sprache, gehen kann, sodass es dann in der Konversation keine Funktion mehr an der konkreten Stelle erfüllt, sondern insgesamt als Gruppencode eine Funktion hat. Das ist ja auch was das Institut für deutsche Sprache durchaus auch beachten muss, wenn es an zum Beispiel neuen Ausgaben für den Duden arbeitet. Da passieren ja immer wieder sozusagen Anpassungen an, was wird gesprochen, was passiert eigentlich, inklusive auch der Aufnahme von Lehnworten sozusagen. Wir benutzen zum Beispiel ganz häufig Mișto, weil Mișto in Rumänisch meint sowas wie wow. Und das ist so schön, dass ich das also dauernd benutze, wie auch andere Worte, ja, das geht von Merci über Sachen, die wir einfach benutzen und da, die Kette ist ja endlos, weil Sprache in Bewegung ist. Trotzdem wurde ja lange Zeit das als Pidgin Languages abgetan, also oder doch irgendwie degradiert. Das ist so ein bisschen was, das ist ein Klassending auch, ja, also das spricht man nicht im Hochdeutschen oder im was auch immer, Hochenglischen oder so, ich weiß, Oxford-Englisch, das gehört da nicht hin. Und ihr sagt ja aber vielleicht was ganz anderes. Sprache verändert sich, das heißt, was ist denn so deine, ich will jetzt nicht Vision sagen, sondern eher aus den Forschungsergebnissen heraus so eine Art Sicht auf, wie könnte denn die Sprache hier in Mannheim in, sagen wir, 50 Jahren aussehen, in diesem Sinne der Mehrsprachigkeit? Wo siehst du da einen Trend? Wie könnte sich das entwickeln? Mehrheitlich, meinetwegen. Wie du gesagt hast, also es gibt verschiedene Faktoren, die Sprachwandel bedingen. Migration ist ein Faktor. Kriege, Belagerungen, nachbarschaftlicher Kontakt, Deutschland, Frankreich ist ein Faktor. Oder eine Ursache ist dann auch, wenn eine prestigeträchtigere Sprache, wie jetzt Englisch, seit 100 Jahren verstärkt nach dem Zweiten Weltkrieg, global, nicht nur hier, eben als Prestigesprache Eingang gefunden hat mit Lehnwörtern in verschiedene Sprachen. Bei der Migration ist es so eine Sache. Also was wir jetzt haben, sei es jetzt in der Kommunikation von euch hier in der Gruppe oder wenn man zum Beispiel die Jugendsprache aktuell seit 10, 15 Jahren, 20 vielleicht sogar, sich anschaut, da wimmelt es an verschiedenen Lehnwörtern aus dem Arabischen, aus dem Türkischen. Wie und ob die das dann in die Standardsprache schaffen, hängt natürlich von vielen anderen Faktoren ab. Allgemein, also auch wenn man jetzt mal abseits von der Mehrsprachigkeit, wenn man den Einfluss der Jugendsprache auf die Standardsprache sich anschaut, rückblickend. Also wenn man jetzt schaut, wir haben die Jugendlichen, die Deutschen, Deutschstämmigen, in den 70ern, 80ern gesprochen und wie viele Ausdrücke davon haben es in die Standardsprache geschafft, so, dann ist es dann eher wenig. Also insofern ist es spannend zu beobachten, zu schauen, aber sehr schwierig, da irgendeine Prognose abzugeben. Aber es gibt wissenschaftlich in jedem Fall Erkenntnisse aus den letzten Jahren, dass eine mehrsprachige Erziehung zum Beispiel fürs kindliche und jugendliche Gehirn sehr viel fruchtbarer ist und natürlich auch für die Sprachentwicklung sehr viel besser ist. Ob das zum Beispiel in mehrsprachigen Kitas ist oder ob das in Schulen ist, es ist obviously... that we can deal in another way. Was passiert denn da im Gehirn? Was ist denn dieses Bessere an Mehrsprachigkeit? Da muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass man den Bogen nicht in die andere Richtung überspannt. Also was man schon weiß und noch sagen kann, ist, dass man, wenn man eine andere Sprache kennt, viel mehr, viel besser Sachen transferieren kann. Also auf der Metaebene Wissen um gewisse syntaktische Phänomene, die man dann halt einfach dann in der anderen Sprache auszufüllen hat. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass es jetzt irgendwie viel besser oder das Nonplusultra. Es kommt immer auf den Input auch drauf an. Das heißt, wie wird etwas dann weitergegeben, vermittelt, gibt es genug Input in dieser Sprache? Viel wichtiger, weil wir auch vorhin jetzt eben über Codeswitching gesprochen haben, ist einfach der Punkt zu sagen, mehrere Sprachen zu sprechen, auch in einem Gespräch zu mischen und so weiter, ist nicht an und für sich schlecht. Weil das ist eigentlich immer noch ein wichtiger Punkt in vielen Köpfen von Lehrkräften, Pädagoginnen. Ist es so, dass man halt irgendwie dann sagt, gerade wenn es, weil du auch von Klassengeschichten gesagt hast, also wenn es irgendwie so aus der Arbeiterschicht Menschen sind, die eben mit Deutsch-Türkisch, Deutsch-Arabisch die Sachen mischen, dann wird es eher defizitär wahrgenommen. Ach nee, jetzt bleib mal im Deutschen und nicht mischen, damit du halt irgendwie das Deutsche lernst. Aber das wirst du auch in Berlin viel mehr beobachtet haben, als ich jetzt irgendwie das sagen kann. Wenn man mit Deutsch-Englisch switcht, ist es irgendwie nice. Das ist dann irgendwie super toll und kein Erzieher würde im Kindergarten auf die Idee kommen, einen englischsprachigen Elternteil irgendwie da zu sagen, rede jetzt kein Englisch und switche nicht irgendwie zwischen den Sprachen hin und her. Aber bei Türkisch, Arabisch, also wenn Migrantensprachen, ist das schon häufig so. Und das sind dann wichtige Identitätsaspekte, die gerade im Falle von Kindern, Eltern-Kind-Kommunikation, dann negativ oder positiv eben weitergegeben werden, wo man sich bewusst darüber sein sollte, dass Code-Switching allein für sich nicht das Problem darstellt. Die Frage ist, gibt es genug Input in den jeweiligen Sprachen, sodass die Kinder die erwerben können? Wenn das sozusagen eine Prämisse ist für die Gesellschaft, dann müsste das ja eigentlich zur Folge haben, dass man dem Monolingualen, also sprich dem, vor allen Dingen in Deutschland natürlich Deutsch als die Matrix sozusagen anzusehen, dass man dem entgegenwirken müsste. Ich habe mal ein Plakat gesehen in New York, da war ein Inder mit auch einem indischen Namen auf einem Riesenplakat und daneben war eine chinesisch anmutende Frau mit einem englischen Namen und drunter stand Who gets the flat? Das heißt, es gibt diese Sprache als Ausdruck von Herrschaft, heißt ja auch irgendwie, oder wir hatten es ja vorhin schon mal als Ordnungsmacht sozusagen erstmal, ja, Veränderung ist immer schwierig, hat auch was mit der deutschen Leitkulturdebatte zu tun und so weiter, also der Nichtanerkennung einer Einwanderungsgesellschaft. Wie kann man dem denn entgegenwirken? Was wäre denn aus deiner Sicht ein gutes Konzept, dem tatsächlich jetzt nicht protestmäßig, sondern wirksam entgegenzuwirken, im öffentlichen Raum zum Beispiel oder in Schulen oder Kindergärten? Was wären denn so sinnvolle Konzepte? Ein Punkt ist, wie ich am Anfang auch schon sagte, also in Bezug auf jetzt Kindergärten, Schulen, ist, denke ich, die Ausbildung der Lehrkräfte und Erzieher und Erzieherinnen sehr wichtig, dass man da an den Curricula arbeitet und solche Sachen dann elementar, also als wichtige Punkte einbaut, nicht nur irgendwie fakultativ als irgendwie vielleicht mal irgendwie so ein Seminar in Mehrsprachigkeit belegen. Das sind wichtige Aspekte in der Ausbildung. Ein anderes Beispiel ist, was ich auch kurz, worauf ich eingegangen bin, im Arbeitsleben, Arbeitsbereich, dass man Betriebe zum Beispiel als Sprachlernorte jetzt andenkt, da wo in der Regel ist es so, und es war auch ein Teil unserer Forschung zum Beispiel zu den Geflüchteten, wir sind auch in die Integrationskurse reingegangen und haben mal dann geschaut, wie viele schaffen dann das erwünschte B1-Niveau nach 6 Monaten. Und das war unter 10%, und das ist auch normal. Also wenn man wirklich mit null Kenntnissen kommt, ist in 6 Monaten kein B1-Niveau, also wo man ja normal fast sich unterhalten kann und soll, nicht zu erreichen. Wo wir dann halt gesehen haben, dass es sehr, sehr wichtig ist, nicht nur dann Folgekurse zu belegen, sondern dann auch, wenn die Menschen dann direkt danach in Betriebe reingehen, dass man dort auch solche Umfelder trifft, wo das dann halt gefördert wird. Das heißt, der Betrieb als Sprachlernort angesehen wird, die Betriebe unterstützt werden, politisch auch unterstützt werden mit verschiedenen Maßnahmen. Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann in den Betrieben, angefangen von wirklich so konkreten Kursen, die mit der Arbeit selbst, konkreten direkten Arbeit selbst im Betrieb zu tun haben, in kleinen Gruppen kann man beginnen, man kann Mentoren bestimmen, Menschen, die da affin sind, die andere an die Hand nehmen können und dann zum Beispiel halt gewisse Übersetzungs-Dolmetschleistungen für die dann erbringen können und dann aber auch eben Sachen erklären können, paraphrasieren und nochmal erklären, sodass der Spracherwerb dann halt ist ein lebenslanger Prozess, wirklich dort auch weiter unterstützt wird. Also es gibt in den verschiedenen Bereichen verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Im öffentlichen Bereich, ich war zeitlang an der Universität Essen in NRW, da haben wir zu Linguistic Landscaping, das heißt, wie Sprachen im öffentlichen Raum, zum Beispiel auf Schildern und Institutionen verteilt sind, haben wir Forschungen dazu gemacht. Sieht man das Gleiche auch, dass eben in bürgerlichen Stadtteilen, in Zentren und so weiter, die migrantischen Sprachen kaum sichtbar sind. Also bis auf die Namen vielleicht, aber auf anderen Schildern und so weiter von Geschäften kaum sichtbar sind. Dafür umso mehr natürlich dann in den migrantischen Stadtteilen. Also wir waren in Dortmund, Nordmarkt, wo es dann ja alles Mögliche an Schildern zum Beispiel in türkischer Sprache und arabischer Sprache und so weiter gab. Das würde man sich wünschen, auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Interessant ist zum Beispiel zu beobachten, dass wenn man in Geschäfte reingeht und irgendwelche Schilder sieht in 10 Sprachen, unter anderem dann eben auch in die Migrantensprachen, wo aber dann eben darauf hingewiesen wird, dass man da nicht klauen soll und dass man da irgendwie eine Straftat oder sowas. Das heißt, wenn man solche Sprachen nur mit solchen Funktionen verbindet, dann gibt man ja auch etwas weiter. Ja, gibt es ja auch bei der Deutschen Bahn, ne? Das, was man so alles nicht in die Toiletten tun darf, das gibt es in 6 Sprachen und den Rest gibt es maximal noch in Englisch, was als Kolonialsprache natürlich auch zu einer Herrschaftssprache gehört, auf die man sich da geeinigt hat, anstatt zum Beispiel pragmatisch zu gucken, was sprechen denn möglicherweise die meisten, die in Regionalzügen unterwegs sind. Das ist mit Sicherheit nicht Englisch, wäre ja interessant. Ich würde gerne nochmal auf die Sprache versus Identität auch als vielleicht sogar als Schutzraum zurückkommen. Salam alaikum. Ani Malik, ani 14 und ani nhab al-alam haba. Ihr gebt eine Stimme nicht nur für euch selber, sondern auch für andere im Endeffekt. Ihr gebt hier eine Stimme dadurch. Alter, was für eine Frage. Das langt doch schon. Alter, wie geht's weiter? Oder? Yeah, if you look around the intersections, this is not Germany at all. The people. Alter, da geht noch was. Gerade haben wir darüber gesprochen, dass natürlich Sprache immer auch mit Identitätsbildung einhergeht oder aber auch mit einer funktionalisierten Identität. Also wenn ein Staat sozusagen eine Sprache forciert, dann geht es darum, auch eine, ja, in dem Falle deutsche vielleicht, Identität nach vorne zu rücken oder aber eben zu verändern, wie das manche Städte auch schon längst tun. Es gibt Schulen, wo mehrheitlich zum Beispiel kurdische oder russische Schülerinnen am Start sind, dass dann natürlich auch kurdische Lehrerinnen eingestellt werden oder russischsprachige oder polnischsprachige und so weiter. Und das ist eher so ein pragmatischer Umgang damit, genau wie in Kitas. Trotzdem hat so eine Sprachlichkeit ja auch noch eine ganz andere Funktion, nämlich zum Beispiel möglicherweise sich eben auch tatsächlich bewusst abzugrenzen von so einer deutschen Mehrheitsgesellschaft und eine eigene, vielleicht aus marginalisierten Gründen heraus, eine eigene Identität zu stärken. Ist das auch Forschungsgegenstand, so etwas bei euch? Also wie sehr zum Beispiel, keine Ahnung, türkisch, arabisch, persisch auch als Resist-Sprache sozusagen benutzt wird in Deutschland? Wir haben Anfang der 2000er auch ethnografisch fundierte Studien durchgeführt in verschiedenen türkischsprachigen Milieus von Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Da war das auf jeden Fall so. Also es gab so die Gruppe der Power Girls, die dieses Mixing, was ich vorhin gesagt habe, kultiviert hatten. Also die können vielleicht immer noch, jetzt sind sie ein bisschen älter, unheimlich oft und schnell zwischen den Sprachen hin und her wechseln. Aber dann gab es auch andere Gruppen, die etwas älter waren, Mitte, Ende 20, Anfang 30, die häufig dann so auch studiert hatten damals. Aber wenn sie untereinander gesprochen haben, das Türkische zum Beispiel eine enorm wichtige Rolle übernommen hatte. Also auch wenn die Kommunikation zu 90-95% oder sowas stattfand, waren die türkischen Elemente, die oberflächlich gesehen am Rande der Kommunikation hier und da mal erschienen, aber wenn man das im Gesamten analysiert hat, sehr wichtige identitäre Funktionen erfüllt haben, als eben Migranten. Also das Selbstverständnis war bei der einen Gruppe, die ich auch dann in meiner Doktorarbeit untersucht habe, war Migrant zu sein, Migrantin zu sein. Und die haben eben sehr viel Deutsch gesprochen, aber diese türkischen Elemente hier und da waren essentiell. Es gab ja auch mal eine künstlerisch-kulturell-politische Intervention, Kanak Atak, wird dir vielleicht was sagen, die auch auf Bühnen so eine Art, ich nenne es jetzt mal Geheimsprache entwickelt haben, nämlich ein Mix aus Serbisch, Türkisch und Kurdisch, wenn ich mich recht erinnere, und das einfach kultiviert haben als, ja, als ihre Sprache, als Resist-Sprache. Und das ist natürlich ganz schön, sowas auch in einem historischen Kontext betrachten zu können, denn das ist ja nicht erst seit heute so. Also nicht erst seit moderne Migration in Europa irgendwie Thema ist, gab es zu allen Zeiten Sprachrückzüge auch als Resist. Ja, in Brasilien oder überhaupt in allen quasi kolonial besetzten Gegenden gab es ganz oft sowas, dass eben natürlich das auch eine Funktion hatte, sich zu organisieren. Und eben zum Beispiel eine eigene Identität im Community-Sinne zu bauen. Jetzt gibt es ja auch andere Phänomene, da würde ich gerne kurz drüber sprechen, wenn dich das interessiert oder wenn du sowas auch untersucht hast. Es gibt ja durchaus Einwanderungsgesellschaften, die sich als solche natürlich sehr wohl verstehen, weil es gar nicht anders geht. Assam ist vielleicht jetzt die unbekannteste hierzulande, wo 220 Sprachen gesprochen werden, auf einer Größe von Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Aber die USA ist ein ganz klassisches Einwanderungsland, die hat auch ganz andere Phänomene, was die Sprachnutzung angeht. Also diese Melting-Pot-Theorie, dass da alles irgendwann sich auf Englisch einigt oder dann in anderen Bereichen vielleicht auf Spanisch, die stimmt ja so nicht. Kannst du ein bisschen was zu so einer Funktion auch von Mehrsprachigkeit für unterschiedliche Funktionen sagen, also für unterschiedliche Bedürfnisse, die ich habe? Wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, aber vielleicht für ein ganzes Land kann das ja auch eine Variante sein. Deutschland wehrt sich ja da immer noch so ein bisschen in so eine Richtung zu überlegen. Ein polnischsprachiges Viertel kann auch polnischsprachige Unterstützung im Sinne der Polizei bekommen, im Sinne der Verkehrsleit, wenn wir dabei bleiben, im Sinne der öffentlichen, im Sinne des Services, im Sinne der ärztlichen, Sozialfürsorge, Arbeitsamt. Ich will noch gar nicht von den Ausländerämtern sprechen, die ja gruseligst besetzt sind, wenn man überlegt, wer da alles so ankommt. Was gäbe es denn da für Szenarien, für Handlungsfelder, die aus deiner Sicht wichtig sind oder prioritär wären? Also ich denke auch, ohne jetzt viel darüber zu wissen oder dazu geforscht zu haben, USA kann man da, glaube ich, schon kritisch sehen, ob die das so mit den vielen verschiedenen Migranten und ihren Sprachen gut umsetzen. Aber aus England, London zum Beispiel, gibt es, denke ich, ganz gute Beispiele, sehr gute Beispiele, gerade was so diese Community-Ebene oder auch die letzten Sachen, die du angesprochen hast, betrifft. Da, wo wir in Deutschland noch in Kinderschuhen stecken, zum Beispiel im Bereich der Gesundheit, Krankenhäuser oder auch Ämter, gibt es da schon seit längerem dann Dolmetscher, Übersetzer, die dann halt irgendwie dann relativ schnell kontaktiert werden können, herangezogen werden können und die dann bei Schwierigkeiten in der Kommunikation dann auch dann schnell helfen können. Bei uns in Deutschland, wenn wir da die konkrete, den Alltag oder die Realität zum Beispiel von Krankenhäusern uns anschauen, also wenn es hochkommt, gibt es in den Krankenhäusern vielleicht eine Liste von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die die verschiedenen Sprachen können, die man dann als Dolmetscher vielleicht hinzuziehen kann. Das geht dann von Putzfrau bis zum Oberarzt. Aber das ist in keinster Weise, wie gesagt, also wenn es hochkommt, gibt es so eine Liste. Und wenn nicht, dann ist es, wie wir schon seit Anfang unseres Gespräches sagen, eben dann hier wird Deutsch gesprochen. Und wenn Sie nicht selber eigene Dolmetscher mitbringen, häufig sind es ja dann die Familienangehörigen, Kinder, die für ihre Eltern dann anfangen sollen, in Krankenhäusern irgendwie zu übersetzen, dann haben sie eben dann Pech gehabt. Also da haben wir, denke ich, sehr viel noch zu tun, um einfach so eine positive Kultur von einer Einwanderungsgesellschaft, so eine Willkommenskultur beinhaltet dann halt irgendwie auch diesen Respekt, diesen Einsatz der verschiedenen Sprachen, die Menschen dann sprechen, und das Angebot in den verschiedenen Feldern, da dann auch Dolmetscher und Dolmetscherinnen zum Beispiel zur Verfügung zu haben und heranzuziehen. Ich nehme nochmal das schöne Beispiel Assam. Das ist Nordostindien. Das hat eine Sprachvielfalt und vor allen Dingen auch einen Respekt der jeweils unterschiedlich gesprochenen Sprachen, der so ein bisschen sowas Ähnliches meint auf einer Landesebene, wie wir das hier am Alter erleben. Nämlich, dass es erstmal grundsätzlich vollkommen egal ist, wer was spricht. Who speaks what? Doesn't matter. Vielleicht nehme ich meine Hände zur Hilfe oder ich hole mir irgendjemanden, von dem ich gerade, die Ute, die kann doch Deutsch, ja, die kann ja dann zum Beispiel auch Französisch übersetzen, weil die kann Französisch, ich kann es nicht, als Beispiel. Und das funktioniert als Aushandlungsprozess, aber das setzt auch sowas wie so eine Basis voraus. Was ist denn dieser Platz für dich, so wenn man das mal vergleicht mit öffentlichem Raum Mannheim oder auch Städte, die ihr sonst untersucht habt? Gibt es einen Unterschied? Ist das eine Pole Position? Wie stellt sich dieses Sprechen hier auf dem Alter für dich dar, wenn du jetzt deine Eindrücke teilst? Du warst ja schon ein paar Mal hier. Ja, ich wohne auch hier in der Neckarstadt, war öfter hier. Die Mehrsprachigkeit, Mannheim hat ja, wie ich vorhin sagte, 40% Migrationshintergrund an Bevölkerung. Solche Stadtteile wie hier Neckarstadt oder Jungbusch Innenstadt sind nochmal drüber. Das wird gelebt, also das wird im Alltag, hast du auch vorhin schon gesagt, sehr unproblematische Weise ganz normal, ganz selbstverständlich wird das dann verwendet, die verschiedenen Sprachen. Und es ist für keinen ein Problem. Also das ist so das, was im Alltag die Praxis ist, dass die Mehrsprachigkeit eigentlich da überhaupt keine Probleme darstellt. Kein Problem darstellt. Da, wo es problematisch wird, sind immer, wenn Institutionen und Ämter und so weiter ins Spiel kommen. Was wir in Deutschland auch einige Male erlebt haben, problematisch wird, ist ja dann dieses Gebot, Deutsch zu sprechen an deutschen Schulhöfen zum Beispiel. Mit dem Gedanken, dass dann die Kinder, keine Ahnung, was dabei gedacht wird, besser Deutsch lernen oder so. Deutscher werden. oder noch deutscher werden, als sie sind. Genau. Eine sehr interessante Untersuchung, die auch schon mittlerweile 20 Jahre zurückliegt, zum Beispiel wurde von Peter Auer und Inji Dirim in Hamburg durchgeführt, Anfang der 2000er. Das Buch dazu heißt Türkisch sprechen nicht nur die Türken. Und da haben die zum Beispiel eben Jugendliche, junge Erwachsene auch untersucht, deren Kommunikation untereinander im Alltag. Und da hat sich gezeigt, dass in solchen Stadtteilen gerade, die sehr von Migration geprägt sind, deutschstämmige Jugendliche und Kinder, die keinen Migrationshintergrund haben, Türkisch können. Also zum Teil sehr gut Türkisch können sogar. Also da gibt es nicht nur keine Berührungsängste, sondern im Gegenteil so eine große Bereitschaft, diese Sprachen, die dort gesprochen werden, auch zu lernen. Jetzt ganz persönlich hoffe ich natürlich, dass dieses Land nicht nur auch offiziell als Einwanderungsland anerkannt wird, sondern dass das auch einen Respekt gibt für alle Sprachen, die gesprochen werden. Kann ja sein, dass Deutsch dabei irgendwann auch marginalisiert wird. Fakt ist aber ja, dass das Institut, für das du arbeitest, du gehst ja dann quasi in den Alter arbeiten. Das ist eigentlich nicht schlecht, dass das Institut hier in die Nachbarschaft zieht. Und jetzt heißt das aber, wo ihr da reinzieht, Forum für deutsche Sprache. Und man könnte sich ja fragen, Mann, das war doch eigentlich eine Chance. Warum heißt das nicht einfach nur Forum für Sprache? Also da kann ja das Institut für deutsche Sprache drin sein. Das ist ja auch ein bisschen eigentümlich. Also weil hier ja nun ausgerechnet wäre es ja schön gewesen. Was versprichst du dir denn persönlich von der Nachbarschaft zum Alter für deine Arbeit? Also nicht für die Arbeit des Instituts. Das können wir morgen hören. Da kommen mehrere Vertreterinnen. Aber ganz privat für deine Arbeit, was hat das für Potenzen? Viele. Bevor ich vielleicht dazu zu sprechen komme, also es ist nicht so, dass wir als Institut jetzt hier komplett hierher ziehen. Rüberziehen. Es ist das Forum Deutsche Sprache, was hier dann gebaut wird. Dokumentationszentrum für die deutsche Sprache. Mit verschiedenen Ideen kommen wir dann da an, von Ausstellungen bis hin zu auch vielen Angeboten für Schulen, für die Bevölkerung. Sprache zu erleben, Sprache zu auch mitzumachen, gerne auch Daten dazulassen. Wir sammeln also, schon. Das ist sehr gut, ja. Also ist nicht das Institut. Wir bleiben nach wie vor in der Stadt, in R5, in den Quadraten, sondern das Forum Deutsche Sprache, was dann hier gebaut wird. Die Frage von dir, warum wir dann das ganze Forum Deutsche Sprache nennen und nicht Forumsprache, ist sehr gut. Aber wir sind das Institut für deutsche Sprache. Also insofern ist das erstmal unsere primäre Aufgabe als Forschungseinrichtung, das zu machen. Wobei, man kann ja das eine tun und das andere eben nicht lassen. Also von daher, ist auch noch nicht zu spät übrigens. Zum einen und zum anderen hast du mich ja auch deswegen eingeladen, weil ich, obwohl ich beim Institut für deutsche Sprache arbeite, eben als Spaß, Mehrsprachigkeitsforschung betreibe, migrationslinguistische Forschung betreibe. Das heißt, es ist nicht so, dass wir das Deutsche getrennt und separat von allen anderen Sprachen betrachten, sondern... Aber das könnte dann auch heißen, dass du die Leute vom Platz, also vom Alter, dem wird es ja dann wieder geben hoffentlich danach... Ja, ich denke schon. Und zwar in derselben Größe, da ist ja auch Platz bis zu euch. Das heißt, die könnten dann einfach bei euch reinmarschieren und diese Sprachspenden spenden. Oh ja, Also das Donate. Ist so eins der Sachen, die uns sehr, sehr freuen würde. Gerade so Sprachspenden von Menschen zu erhalten, die dann, also auch verschiedene mündliche, schriftliche, die Kommunikation über Smartphones und so weiter und so fort, kann man dann hoffentlich dort bei uns abgeben und auch selber dann auch Spaß haben. Also nicht nur jetzt als jemand, der da Sprachspenden abgibt, sondern... Aber mal ganz ernsthaft, jetzt, das ist ja auch nicht ein Gag eigentlich, sondern es ist ja eine hochbrisante Geschichte hier mit diesem Platz. Wäre der Alter für euch, so wie er jetzt hier ist, eine schöne Nachbarschaft? Also aus deiner Vorstellung, ist nicht euch, euch ist Quatsch. Also könntest du dir sowas vorstellen, dass der Alter, so wie er jetzt hier ist, direkt neben diesem Forum Deutsche Sprache steht? Ja, natürlich, warum nicht? Hoffentlich. Ja, also ich würde es mir wünschen, dass das... so wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat, mindestens so bleibt, die Lebendigkeit hier und wie der Platz irgendwie extrem gut genutzt wird und wir nebendran sind. Super, sagt Ibrahim Sindag, der Mehrsprachigkeit im öffentlichen Raum erforscht im Institut für Deutsche Sprache. Vertreterinnen des Instituts kommen morgen auch, wenn ihr Fragen habt, wie das zukünftig aussehen wird, dieses Forum, dann kommt hier schon 13 Uhr her. Weil später hatten die Kolleginnen leider nicht, zumindest nicht zusammen Zeit. Einige werden sicherlich länger da bleiben, weil es ja ein spannender Platz. Aber das wissen die ja auch schon. Die mögen die neue Nachbarschaft auch schon, so viel kann ich versprechen. Ich habe aber noch eins. Uns hat hier technisch die ganze Zeit Jasmina Al-Kaisi betreut. Die sitzt hier in unserem Radiomobil von Radio E, das ist, steht für Empathy und direkt am Alter vom Verein gegen Müdigkeit. Und Jasmina ist aber sonst, also neben ihrer Tätigkeit als emotionale Technikerin hier, ist sie auch Autorin und hat ein schönes Stückchen für uns vorbereitet zum Abschluss, nämlich Language of Choice. Viel Vergnügen und dir vielen Dank fürs Kommen natürlich. Ja, danke für die Einladung. It's me. Jasmina. I'm still here looking for the language of choice. Manchmal sind es zwei Sprachen, die Kinder lernen. Manchmal sind es aber auch mehrere Sprachen, je nachdem, wie sie in ihren Familien leben. Es gibt ja auch Familien, in denen unter Umständen beide Eltern dann unterschiedliche Sprachen sprechen. Das heißt, da lernen sie dann zwei Sprachen schon kennen. Answering this impossible question in many, many, many, many, many, many ways. I'm investigating around me. In Romana, the first tongue, I complained about speaking English. Is it my brain? I internalized the permanent request to speak the language of the place. Die Sprache des Ortes. Und dann lernen sie im Kindergarten die dritte Sprache Deutsch kennen. Und dann unter Umständen switchen sie eben durch die drei Sprachen durch in einer Äußerung. Also sehr lange war man der Überzeugung, wenn sie in den Kindergarten kommen, dann sollen sie ganz viel Deutsch sprechen. Io hablo español. Easy to my tongue. Io alemán. Hard to both my tongue and my brain. I'm also trying to correlate the fantasy of choosing the language with the question of identity. Bei der Wahl einer Sprache mit der Frage nach der Identität in Beziehung zu setzen. I did it all in English again. Asta este limba în care îmi schematizez identitatea cel mai bine. I lost my language. Und das ist eigentlich in der Wissenschaft schon lange klar. Es ist wichtig, diese Quersprachigkeit durch die Sprachen durch zu kommunizieren, die zu fördern, weil die Kinder dann kompetente Sprecher in allen Sprachen werden können. Ups. So haben nicht nur die Kinder etwas zu lernen, auch Eltern und andere Erwachsene in der Umgebung. Also es hat ganz viel mit Akzeptanz zu tun und Haltung der Erzieherinnen. Wenn die Fachkräfte die Haltung haben, wir wollen unsere Kita zu einer mehrsprachigen Kita machen, in der durch alle Sprachen quer gesprochen wird, dann haben die Kinder Lust am Kommunizieren und wenn sie Lust am Kommunizieren haben, dann lernen sie die Sprachen. Well, nun, different languages for different topics. Verschiedene Sprachen für verschiedene Themen. Combining several languages. Multilimb, transpacking a few languages. I spoke to Stephanie Kurtenbach, a speech and speaking scientist, about kindergartens, kitas. care aplică în grădinițe unde copiii where kids are encouraged to mix amestece limbile. Das Projekt heißt Kinderleicht sprechen, quersprachig, mehrsprachig. Und es ist ein Projekt, das wir jetzt schon seit 10 Jahren in Halle umsetzen mit den Kindergärten. Și să intre în contact cu diferite limbi. And get in touch with various languages. Ich bin ja Sprachtherapeutin und ich habe auch die Erfahrung gemacht. Zum Beispiel hatte ich mal ein kleines Kind in Behandlung. Der Junge war 2,5 oder 3, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Und seine Eltern waren auch aus Rumänien und haben mit ihm Rumänisch gesprochen, aber ganz leise. Also sie haben mit ihm Rumänisch gesprochen, was ja schon toll ist, ja, dass sie sozusagen nicht mit ihm Deutsch gesprochen haben, aber sehr leise. Und dann habe ich mit ihnen gearbeitet und habe sie gefragt, ob sie das mitbekommen, dass sie sehr leise mit ihm sprechen. Und sie haben dann gesagt, ja, wir sprechen leise mit ihm, weil wir einfach mitbekommen, dass wir angeschaut werden, wenn wir mit ihm sprechen. Und dass wir anders angeschaut werden als zum Beispiel Eltern, die Französisch mit ihren Kindern sprechen oder Englisch mit ihren Kindern sprechen. Also dass hier in Deutschland tatsächlich die Sprachen unterschiedlich gerankt werden in der Gesellschaft, also zumindest so in Alltagssituationen. Und das hat mich echt geschockt. Ich habe eine andere Sprache. Also, es ist das Verstehen. Dass es Auswirkungen auf die Kommunikation mit den eigenen Kindern hat, das Gefühl zu haben, es ist nicht akzeptiert, dass wir in unseren Sprachen mit den Kindern sprechen. Das hat mich echt geschockt. The interesting part about being special somewhere, sometimes special, by name or special, by being in a way or special. The other, deosebit. Get used to having to learn things that help you cope with your specialities. Ich habe Ihnen erklärt, dass es ganz wichtig ist, dass Sie in einer normalen Sprechlautstärke mit ihm sprechen, weil er sonst nicht genug gut hört. Und dass Sie sich auf seine Blickhöhe begeben, dass er das, was er hört, mit Mundbild, Mimik, Gestik auch abgleichen kann. Also ich habe Ihnen einfach Mut gemacht und habe Ihnen gesagt, Sie sind tolle Sprachvorbilder, wenn Sie in einer ganz normalen Sprechlautstärke mit ihm sprechen. Und das hat Sie überzeugt. Waren einfach überzeugt, dass es viel wichtiger ist, dass Ihr Sohn sprechen lernt, als dass Sie komische Blicke ernten. Also er war ein total pfiffiges Kind und es war völlig klar, dass er spielerisch sprechen lernt, dass nur die Eltern so ein bisschen Support brauchen, wie sie mit ihm kommunizieren. Language of choice. Dar uneori limba la alegere este să vorbești cu voce tare. Aber manchmal ist die Sprache der Wahl lautes Sprechen.